1. Danekempfing ich das Wort des Herrn der Herrscheren, das Lortit. 2. So spricht der Herr Herrscheren, ich empfinde ein leidenschaftlich Lieb für Zion und bin von großem Zorn für sie erfüllt. 3. So spricht der Herr, ich kehre nach Zion zurück und werde in Jerusalem wohnen, infolgedessen werde Jerusalem als die treue Stadt bekannt sein und der Berg des Herrn der Herrscheren als der Heilige Berg. 4. So spricht der Herr Herrscheren, es werden den wieder alt Männer und Frauen auf den Platzen Jerusalem sitzen, jede mit seinem Stab in der Hand, aufgrund ihres hohen Alters. 5. Zudem werden die Platz der Stadt von spielenden Jungen und Mädchen belebt sein. 6. So spricht der Herr Herrscheren, auch wenn dies dem Rest Diocese Volks in jenen Tagen unmoglich erscheint, sollte es dann auch mir unmoglich erscheinen, erklärt der Herr Herrscheren. 7. So spricht der Herr Herrscheren, Gewiss Word ich mein Volk aus den Landen des Ostens und des Westens erretten. 8. Ich Word sie zurückführen, damit sie in Jerusalem wohnen, und sie werden in Truhe und Wahrheit mein Volk sein, warend ich Gott sein Word. 9. So spricht der Herr Herrscheren, seid stark und handelt entschlossen, die in diesen Tagen die Wort der Propheten hort, welch zu der Zeit auftreten, als der Grundstein für den Wiederaufbau des Hauses des Herrn der Herrscheren, des Tempels, gelegt Word. 10. Denn vor dieser Zeit gab es Wedelon für die Arbeit der Menschen noch Ertrag von der Arbeit des Wies, niemand, der unterwegs war. War vor fein den Sickler, daich die Menschen gegen einander aufhetzt. 11. Doch jetzt handel ich anders gegenüber dem Rest Diocese Volks als in den Vergangen in Tagen, erklärt der Herr Herrscheren. 12. Denn die Sart Word gedeihen, der Weinstock Word sein Frucht Trajan, die Erde ihren Ertrag liefern und der Himmel seinen Tau spenden, all dies Word ich dem Rest Diocese Volks zukommen lassen. 13. Why Haus Juda und Haus Israel, Einstein Flutsch unter den Nationen wort, so word ich uk nun retten, damit ein Siegen word it. Side mutigen handelt entschlossen. 14. Den so sprick der Herrscheren, so why ich beschlossen hat, uk unglück zuzufügen, als your vater me erzenten, und mein Entscheidung nicht beruht. 15. So habe ich nun in diesen Tagen ebenfalls beschlossen, Jerusalem und dem Hause Juda gut zu tun. Seid mutig. 16. Dies in die Dinge, die tun sollt, sprecht die Wahrheit zueinander und fault in euren Toren gerecht und wahrhaftiger Teil. 17. Plant in eurem Hasen nichts Boses gegen einander und lehrt keinen Falschen Eid, denn all dies hosse ich, erklärt der Herr. 18. Danach empfing ich ernüt das Wort des Herrn der Herrscheren, das Lortit. 19. So spricht der Herrscheren, die Fastentage im Wirten, Fünften, Siebten und Zenten Monat werden für das Haus Juda zu Tagen der Freud, des Jubels und zu Fröhlichen Festzeiten werden, jedoch sollte die Wahrheit und den Frieden lieben. 20. So spricht der Herrscheren, es wird die Zeit kommen, die ganz Volker und die Bewohner weiler Stadti her Beistromen werden. 21. Ihr Bewohner werden zueinander sagen, last uns aufbrechen, den Herrn anzuflehen und den Herrn der Herrscheren aufzusuchen. Auch ich will mit gen. 22. Auf dies Weise werden viel Volker und zahlreich Nationen nach Jerusalem kommen, den Herrn der Herrscheren aufzusuchen und in anzuflehen. 23. So spricht der Herrscheren, in jenen Tagen wird es geschehen, dass zen Männer aus allen Sprachen der Nationen einen Judäum gewohnt festhalten und sagen werden, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist.